This next one is based on on a recording of an electric guitar that I played in around 1982. That's long before you that were going boo over there were even going to elementary school. So I was playing that in a very, very small room. And up till last year, we didn't even know that the tape still exists. So we found the tape back then. We couldn't really do much with it. But last year, we reworked the tape, and it turned into a kind of a dialogue between the old Blixer and the young Blixer, or as you might say, the old Blixer and the new Blixer. Derselben Stelle eingeladen, an der du ausgestiegen bist, auf den Lippen noch dieselben Fragen, nach den ersten Dingen, letzten Tagen, oder einfach nur nach Material. Lass uns nach Pause gehen. Alter, wo ist das, was ich vorhatte bei dir verblieben? Wurde es ertränkt oder ist es auch festgeschrieben? Ich sage, was von mir noch übrig ist, hat nur mit dir zu tun. Unter Schichten, Jahren, Jahreswegen ist es immer noch ein Klavier. Lasst uns nach Hause gehen, zu dir und mir. Ich singe unsere Katastrophen, intoniere Zusammenbrüche. Trugschluss rein. Ich mache Vokalisen zu deinen Harmonien bis zum Kehrreim, bis zum Schluss. Lass uns nach Hause gehen. Bei deinen alles rückwärtsgängig machen. Den Schädelberg herunter, zurück durch Straßen und die Gassen, durch den Pöbel und die Massen. Ich kann nach Hause gehen, sag den Sternen Zauber ab, auch die Magi können nach Hause gehen, alle können nach Hause gehen. stuff up.